Die deutsche Muse. Kein augustisch alter Blüte, keines Medicäers Güte lächelte der deutschen Kunst. Sie ward nicht gepflegt vom Ruhme, sie entfaltete die Blume nicht am Strahl der Fürstengunst. Von dem größten deutschen Sohne, von des großen Friedrichs Throne, ging sie schutzlos, ungeehrt. Rühmend darf's der Deutsche sagen, höher darf das Herz ihm schlagen, selbst erschuf er sich den Wert. Darum steigt in höherm Bogen, darum strömt in vollern Wogen deutscher Baden Hochgesang. Und in eigner Fülle schwellend und aus Herzenstiefen quellend spottet er der Regeln Zwang.